Aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung schickte die Afrikanische Nationale Union Simbabwes, die Patriotische Front, einen Blumenkorb an die Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude. Der Blumenkorb wurde am 8. Juli an ihren Bronzestatuen niedergelegt.